Herzen blühen auf. Das neue Jahr ist voll und gern. Die gute Laune kehrt zurück und ganz Seele ist mit dabei. Lauter, schneller, besser, an allen Regeln vorbei. Wir trinken gern und feiern noch und das manchmal tagelang. Wir hauen uns die Hucke von, es wird so richtig voll getan. Wir trinken gern und feiern noch und das manchmal tagelang. Wir hauen uns die Hucke von, es wird so richtig voll getan. Heute geht die Party los, hi ho, hi ho. Kommt herbei und nehmt die Gläser hoch, hi ho. Unsere Stunde ist gekommen, ich will alle feiern sehen. Deine Kehle bleibt getrocknet, bevor wir nach Hause gehen. Wir trinken gern und feiern noch, und das manchmal tagelang. Wir hauen uns die Junge von, es wird so richtig voll getan. Wir trinken gern und feiern noch, und das manchmal tagelang. Wir hauen uns die Junge von, es wird so richtig voll getan. Zum nächsten Mal wird dieses Lied gedrückt. Hi ho, hi ho. Alle sind voll und singen es mit. Hi ho, hi ho. Und kommt mir heute einer blöd, dann trinke ich erstmal aus. Warte, bis dieses Lied vorbei ist und geh damit ihn raus. Wir trinken gern und feiern noch, das manchmal tagelang. Wir hauen uns die Hucke von, sind zu richtig voll getan. Wir trinken gern und feiern noch, das manchmal tagelang. Wir hauen uns die Hucke voll, sind zu richtig voll getan. Thank you.